In den Reihen des Gewerkschaftsbundes Solidarität herrschen offenbar Meinungsverschiedenheiten über eine Regierungsbeteiligung. Die Kommunisten andererseits lecken sich die Wunden nach der eklatanten Wahlniederlage und sind mit dem Verzicht des Parteichefs auf eine Kandidatur für das Präsidentenamt noch tiefer in die Krise gerutscht, als dies ohnehin schon der Fall war. Heute nun konstituierten sich in Polen die beiden neu gewählten Kammern, Senat und Sejm. Reinhold Vetter berichtet. Nachdem der neue Sejm um 12 Uhr zusammengetreten war, bot sich dem Zuschauer ein sehr eindrucksvolles Bild. Vorne in der ersten Reihe saß Lech Wałęsa. Zwar nicht als Abgeordneter, aber doch als Ehrengast. Premier Rakowski dagegen sah sich veranlasst, auf der Besuchertribüne Platz zu nehmen. Im Laufe der Sitzung wurde entschieden, dass die jetzige Regierung erst zurücktreten kann, wenn ein neuer Staatspräsident gewählt worden ist. Ursprünglich war der Rücktritt schon für heute vorgesehen. Die Zusammensetzung der oppositionellen Parlamentsfraktion machte noch einmal deutlich, wie sehr sich die Zeiten geändert haben. Zu den Abgeordneten der Solidarität gehören Aktivisten wie Adam Michnik und Jacek Koron, die bis 1984 noch im Gefängnis saßen. Andere wiederum hatten nach Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 den Widerstand im Untergrund organisiert. Wieder andere wurden jahrelang am wissenschaftlichen Fortkommen gehindert, wie etwa Bronisław Geremek, der nun das Amt des Fraktionsvorsitzenden der Opposition übernommen hat. Schon in der heutigen Sitzung des Sejm zeigte sich, dass das parlamentarische Leben künftig vielfältiger und interessanter werden dürfte. Aufgrund der jüngsten Preiserhöhungen kam es zu einem Wortwechsel zwischen Jacek Koron und Vizepremier Sekuła, der einen Vorgeschmack bot auf weitere Auseinandersetzungen, die sicher anstehen. Das parlamentarische Geschehen dürfte auch deshalb lebendiger werden, weil die kleineren, bislang mit der PVAP in einer Regierungskoalition zusammengeschlossenen Parteien um mehr Selbstständigkeit bemüht sind. Die sogenannte Demokratische Front wird versuchen, mehr Profil in Sachen Rechtsstaatlichkeit, politische Demokratie und nationale Eigenständigkeit zu gewinnen. Die Bauernpartei wiederum wird gezwungen sein, eigenständige Initiativen auf dem Gebiet der Landwirtschaftspolitik zu ergreifen. Laut Verfassung muss der Sejm spätestens nach 3 Monaten eine neue Regierung gewählt haben. Andernfalls kann der Staatspräsident von seinem Recht Gebrauch machen, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Tatsächlich aber benötigt Polen möglichst schnell eine handlungsfähige Regierung, die auch Vertrauen im Volk genießt. Ohne einen solchen Vertrauensvorschuss wird sie wohl kaum in der Lage sein, das Land aus der tiefen Wirtschaftskrise herauszuführen. Auch die Wahl des Staatspräsidenten steht an. Ursprünglich hieß es, zu diesem Zweck solle noch in dieser Woche die von Sejm und Senat gebildete Nationalversammlung zusammentreten. Bislang allerdings gibt es noch keinen Kandidaten, weder auf Seiten der PVAP noch auf Seiten der Opposition. Am späten Nachmittag trat dann auch der Senat zusammen, die neue zweite Kammer des polnischen Parlaments. Der Senat hat in bestimmten Fällen das Recht, Gesetze zurückzuweisen, die im Sejm beschlossen worden sind. Die erste Kammer ist in einem solchen Fall gezwungen, ihre ursprüngliche Entscheidung mit einer Zweidrittelmehrheit zu bestätigen. Im neuen Sejm verfügt die PVAP nur noch über die relative Mehrheit. Den Polen haben es die Ungarn nachgemacht. Auch sie setzten sich in Gestalt von Regierung und Opposition an einen Tisch, auch sie an einen runden. Bei dieser Gelegenheit wird im reformfreudigen Ungarn all das ausgehandelt, was das Land auf dem Weg zu mehr Demokratie weiterbringen soll. Ein Beispiel dafür ist das Vorhaben, auch den Staatssicherheitsdienst zu reformieren. Dessen eingeschränkte und überprüfbare Handlungsmöglichkeit wäre ein Lichtblick für alle Andersdenkenden. Gabor Kisseli berichtet. Die Arbeit des Staatssicherheitsdienstes soll künftig nach einem neuen Konzept gestaltet werden. Nach den Worten von Innenminister István Horváth geht es da um die Schaffung von rechtlichen Garantien, die verhindern sollen, dass der Staatssicherheitsdienst zu politischen Zwecken, das heißt in der Auseinandersetzung der Ideen, eingesetzt wird. Nach der Auflösung der stalinistischen Terrororganisation der Staatsschutzbehörde im Jahre 1956 wurde der Staatssicherheitsdienst restlos dem Innenministerium unterstellt. Bis zum November 1988 kam bei ihm sowohl die direkte als auch die indirekte Parteilenkung zur Geltung. Dementsprechend erfüllte die innere Abwehr eine ausgesprochen politische Funktion. Mit anderen Worten galt da jedes von der politischen Macht nicht tolerierte Andersdenken als feindlich oder bestenfalls als oppositionell. Dementsprechend haben bei dieser Arbeit ideologische Überlegungen dominiert und obwohl man sich da ständig auf die Verfassungsmäßigkeit berief, konnte der Bürger keine wirksame Kontrolle wahrnehmen. So hat auch neulich selbst der Leiter des Staatssicherheitsdienstes zugegeben, dass bei zahlreichen Mitarbeitern Unsicherheit herrsche. Es ist auch verständlich, denn jene Personen, die vor kurzem noch observiert und registriert worden sind, dürfen ja heute im Sinne der sich entfaltenden Demokratisierung ihre Ansichten frei und öffentlich verkünden bzw. eine offene politische Agitation betreiben. Auf der anderen Seite fehlen die rechtlichen Garantien gegen die Verletzung des Brief- oder Telefongeheimnisses durch das Innenministerium, das bei der Post immer noch eine regelrechte Zensurstelle unterhält. Mit Recht bemängeln die Bürger ihre Wehrlosigkeit. Denn vergebens verhandeln die Vertreter der Opposition im Parlament am nationalen runden Tisch mit den Repräsentanten der herrschenden Partei Sicherheiten dagegen. Da sie nicht nach wie vor vom Staatssicherheitsdienst registriert werden, gibt es immer noch nicht. Dies soll sich in Zukunft ändern. Zunächst einmal wird ein Gesetz dafür sorgen, dass das Budget und die wichtigsten Daten über die innere Abwehr veröffentlicht werden. Parallel dazu wird bereits an einem Entwurf gearbeitet, der dem Bürger Rechtsschutz für den Fall bietet, dass er Gesetzesverletzung in der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes entdeckt. Auch der Einfluss der herrschenden Partei wird im Innenministerium weiter eingeschränkt. Dabei handelt es sich allerdings um eine äußerst schwierige Angelegenheit. Denn andere Fachkräfte als Nicht-Kommunisten stehen nach all den Jahren einfach nicht zur Verfügung und die Frage, wie die Ministerien nach den Wahlen unter den Parteien aufgeteilt werden, ist ja naturgemäß noch offen. Für die Zeit des Überganges wird auf jeden Fall damit gerechnet werden müssen, dass die Leiter des Innenministeriums die von der Partei verkündete Demokratisierung ernst nehmen. Diesbezüglich ist es nicht unbedeutend, dass Innenminister István Horváth zu den entschiedenen Anhängern des Reformflügels innerhalb des Zentralkomitees zählt. Er ist auch Gründungsmitglied der Bewegung für das unabhängige Ungarn, die der Reformführer Imre Posgai als ein Forum aller demokratisch gesinnten Bürger und Organisationen ins Leben gerufen hat. Raketen will Gorbatschow einseitig verschrotten, wenn die NATO sich zu Verhandlungen über diese Raketen bereit erklärt. Damit das gemeinsame europäische Haus gebaut werden kann, sollten alle Parteien weniger Geld für die Rüstung ausgeben. Wenn auch ein einheitlicher europäischer Wirtschaftsraum noch in weiter Ferne liegt, so tragen enge wirtschaftliche Verbindungen dazu bei, dass sich Ost- und Westeuropa näher kommen. Und damit das europäische Haus auch ökologisch sauber wird, schlägt der Kreml-Chef ein grenzüberschreitendes umweltpolitisches Überwachungssystem vor. Gorbatschow hat seinen Frankreich-Besuch inzwischen beendet und ist zum Gipfeltreffen der Warschauer Paktstaaten nach Rumänien weitergeflogen. Ja, und zum Abschluss seines Frankreich-Besuches konnte Gorbatschow doch noch einen Bart in der Menge nehmen. Auch diesmal waren es fast 3000 Deutsche, die den sowjetischen Staatschef und seine Frau Reißer vor dem Straßburger Münster bejubelten. Die Franzosen hatten ihn eher kühl empfangen. Israels Regierung steht vor einer Zerreißprobe. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei droht mit dem Austritt aus der Koalitionsregierung, denn ihr Partner, der konservative Likud-Block, hatte gestern die Bedingungen für einen israelischen Friedensplan verschärft. Und in die schrillen Töne der Politiker mischt sich die Trauer um die 14 Menschen, die ein palästinensischer Anschlag das Leben gekostet hat. Gorbatschow sprach von einem großen Wirtschaftsraum vom Atlantik bis zum Ural. Von fundamentaler Bedeutung sei dabei der Wandel zu einer offeneren Wirtschaft in der Sowjetunion. Mit der Aufforderung, die sich daraus ergebenden Chancen zu nützen, verknüpfte Gorbatschow Kritik an den Hemmnissen für den Austausch von moderner Technologie und Know-how, errichtet durch COCOM, das westliche Kontrollgremium für den Technologieexport in die kommunistischen Staaten. Spezialisten und Vertreter der Regierungen sollten dieses Relikt des Kalten Krieges beseitigen. Das Thema Menschenrechte hat Michail Gorbatschow nicht ausgespart. Er entsprach aber auch nicht der vielfach gehegten Erwartung, er werde den Beitritt der Sowjetunion zur Menschenrechtskonvention des Europarats ankündigen. Beitritt ja, aber nur zu Konventionen, die den Umweltschutz, die Kultur, die Erziehung und das Fernsehen betreffen. Immerhin ist nach seiner Vorstellung das gemeinsame Europäische Haus eine Rechtsgemeinschaft. Gorbatschow erinnerte an Bezugnahmen des sowjetischen Kongresses der Volksdeputierten auf die universelle Erklärung über die Menschenrechte und die Übereinkommen von Helsinki und erklärte es für nützlich, die Gesetzgebungen in diesem Bereich zu untersuchen. Eine Aufgabe, der sich eine Arbeitsgruppe oder ein Institut für vergleichende Menschenrechtsforschung annehmen könnte. Trotz einiger Übereinstimmung hält es indessen Gorbatschow für wenig wahrscheinlich, dass Ost und West und dies wegen der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme zu einer völligen Identität der Standpunkte kommen könnten. Besser beurteilt er offensichtlich die Aussichten, in der Umweltpolitik an einem Strang zu ziehen. Das Europäische Haus soll, so Gorbatschows Forderung, ökologisch sauber sein. Dafür sorgen könnte nach seiner Vorstellung eine gesamteuropäische Organisation mit Exekutivbefugnissen. Der angestrebte Durchbruch im deutsch-polnischen Verhältnis könnte noch schwieriger werden, als man in Bonn angesichts der Veränderungen in Warschau glauben wollte. Die verschobene Kanzlerreise, die ungeklärten Finanzfragen und die Äußerungen des CSU-Vorsitzenden Weigel zur Grenzfrage haben zu einer deutlichen Klimaverschlechterung geführt. Zum ersten Mal seit langem wird in Warschau wieder von deutschem Revisionismus gesprochen. Deutliche Worte wird die Bundesregierung morgen wohl auch von Bronislaw Geremek zu hören bekommen. Er ist Fraktionschef der Solidaritätsabgeordneten im polnischen Parlament. Am Vorabend seiner Gespräche äußerte sich Geremek in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Herr Professor Geremek, Sie haben in Warschau vor Ihrer Abreise davon gesprochen, dass Polen keine Almosen brauche, sondern dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen und dem Westen auf eine neue Basis gestellt werden müssten. Was ist darunter zu verstehen? Rozumieć należy to może w taki właśnie sposób, że reformy. Man könnte es so verstehen, dass die gegenwärtigen Reformen in Polen eine kapitale Bedeutung für ganz Europa haben. Zum ersten Mal findet ein Prozess der Rückkehr zu demokratischen Reformen Europas statt, der friedlich verläuft. Dieser Prozess wird Folgen haben, die sich nicht nur auf Polen, sondern auf das ganze Mitteleuropa erstrecken und das Schicksal der Politik Gorbatschows mitbestimmen werden. Lech Wałęsa hat François Mitterrand ein Memorandum überreicht. Nach Berechnungen von Experten der Solidarität braucht Polen im Laufe von 3 Jahren eine Summe von 10 Milliarden Dollar. Welchen Beitrag erwarten Sie von der Bundesrepublik? Wir sollten vielleicht zuallererst in Erinnerung rufen, dass Polen in den 70er Jahren 30 Milliarden Dollar an Krediten erhalten hat, die gegenwärtig durch Zinsen die Summe von 40 Milliarden erreicht haben. Diese Kredite sind wie ein Kropf für die polnische Wirtschaft, eine Last, die die ganze Gesellschaft zu tragen hat. Die Vergeudung jener Kredite ist eine Warnung für die Zukunft. Aus diesem Grund spricht sich die polnische Opposition nicht für einen neuen Dollarregen für die Regierung aus, der wohl nur ein Versuch wäre, die größten Wunden der polnischen Wirtschaft zu behandeln und der die unreformierbaren Strukturen stärken könnte. Herr Keramek, Sie kommen in einem Moment in die Bundesrepublik, in dem hier die Beziehungen zu Polen in der Öffentlichkeit vehement diskutiert werden. Der Bundesfinanzminister Theo Weigel hatte am Wochenende davon gesprochen, dass auch die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße Teil der offenen deutschen Frage seien. Die Opposition, der Bundeskanzler bis zu einem gewissen Grade und vor allem Außenminister Genscher haben dem widersprochen. Wie betrachten Sie diese Diskussion? W polityce polskim są nadal ostre podziały między władzą, między partią rządzącą a opozycją. In der polnischen Gesellschaft gibt es weiterhin scharfe Gegensätze zwischen Regierung und Partei einerseits sowie der Opposition andererseits. Derjenige, der die Grenze in Frage stellt, erweist den Beziehungen zwischen Polen und Deutschen einen schlechten Dienst. Erklärungen, die den gegenwärtigen Gebietsstand Polens und die Dauerhaftigkeit seiner Grenze in Frage stellen, dienen nicht der Zukunft der polnisch-deutschen Beziehungen. Ich möchte, dass der Standpunkt der Opposition klar verstanden wird. Äußerungen, wie Sie sie erwähnten, wecken Verwunderung. Und es fällt schwer, sie nicht als Mangel an Verantwortung für die Zukunft Europas zu betrachten. Bevor Sie hierher gekommen sind, wurde der Vorschlag gemacht, dass Sie das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen sollten. Sie haben den Vorschlag abgelehnt. Jetzt werden Sie in Bonn aber wie ein Ministerpräsident empfangen. Sie werden bei Bundeskanzler Kohl zum Gespräch erwartet, bei Bundesaußenminister Genscher und anderen Kabinettsmitgliedern. Wie lange werden Sie Ihr Nein aufrechterhalten können? Ich denke, dass der Fakt, Propozycja mogła paść i mogła być omawiana, świadczy o tym, jak ogromnie wiele się... Ich glaube, dass allein die Tatsache, dass ein solcher Vorschlag gemacht und diskutiert werden konnte, davon zeugt, welch ungeheure Veränderungen in Polen vor sich gegangen sind. Aber es hat sich noch nicht so viel verändert, dass die Gesellschaft demokratisch ist und die Regierung demokratisch gebildet werden kann. Ich freue mich, dass unsere Delegation in dieser Weise in der Bundesrepublik Deutschland empfangen wird. Das ist, so hoffe ich, Ausdruck eines gewissen Respekts gegenüber den Veränderungen in Polen und zugleich Ausdruck der optimistischen Überzeugung, dass die Reformen auf einem guten Weg sind. Jürgen Fietig im Gespräch mit Professor Geremek. Dass die Bewältigung von Umweltproblemen eine grenzüberschreitende, eine internationale Aufgabe ist, gehört schon länger zu den allgemein akzeptierten Erkenntnissen. Nur bei der Umsetzung hapert es vielfach. Dies gilt für die Länder Westeuropas in der EG, vielmehr aber für die Kooperation mit den sozialistischen Staaten im Osten, wo einfach das Geld fehlt. Auf innerdeutscher Ebene kommen andere Probleme hinzu, beispielsweise der Streit um den Grenzverlauf auf der Elbe, der jahrelang den Abschluss von Umweltabkommen verhinderte. Nun scheint die Einsicht in praktische Notwendigkeiten über politische Dogmen gesiegt zu haben, denn die Umweltminister beider deutscher Staaten unterzeichneten heute in Bonn mehrere Abkommen. Joachim Horn. Bundesumweltminister Klaus Töpfer ordnete heute Nachmittag die gerade unterzeichnete Vereinbarung mit der DDR über gemeinsame Umweltschutzprojekte folgendermaßen ein. In dieser gemeinsamen Erklärung haben wir auf der Grundlage von 6 konkreten umweltbezogenen Projekten, wie ich meine, eine neue Phase der umweltpolitischen Zusammenarbeit begonnen. Wir haben wirklich einen Durchbruch geschafft. So werden zum Beispiel in Staaken am Rande von Berlin und in Magdeburg mit bundesdeutscher Hilfe Heizkraftwerke errichtet bzw. umgerüstet, in denen künftig nach dem modernen Wirbelschichtverfahren DDR-Rohbraunkohle verfeuert werden soll. Allein in Magdeburg wird dadurch eine jährliche Minderung des Schwefeldioxidausstoßes um 10.800 Tonnen erreicht. In Staaken geht es um kleine Heizwerke, dafür wird sich jedoch der geringere Schwefeldioxidausstoß unmittelbar auf die Berliner Luftqualität auswirken. Sollten beide Projekte erfolgreich durchgeführt werden, dann soll diese neue Technologie auch anderenorts in der DDR eingesetzt werden. Der Bau einer Hochtemperaturverbrennungsanlage im VEB Arzneimittelwerk Dresden wird der Elbe einen Mindereintrag von jährlich 4000 Tonnen chlorhaltiger Abfälle bringen. Besonders wichtig für die Gewässerqualität der Elbe, aber auch der Nordsee, sind 2 Projekte im VEB Chemische Werke Buna. Durch den Einsatz bundesdeutscher Membrantrennverfahren wird die Belastung mit Quecksilber um 1/3 zurückgeführt. An allen Projekten wird sich die Bundesrepublik finanziell zwischen 30% und 50% beteiligen. Schließlich sollen vielleicht noch in diesem Jahr 9 Messcontainer in die DDR geliefert werden, mit deren Hilfe die Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid, durch Stäube, Ozon und Stickoxide permanent überwacht werden kann. Die Gipfelkonferenz ist in diesem Jahr ausgerechnet in Rumänien, das ja im östlichen Lager, wenn man davon noch sprechen kann, mehr und mehr eine Außenseiterrolle einnimmt. Man tagt hinter verschlossenen Türen, wie man hört, bis morgen. Gustav Schalupa. Dass die Gipfelkonferenz nicht ohne Schwierigkeiten über die Runden gehen wird, signalisierte bereits die äußerst kühle Haltung des sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow bei der Begrüßung durch den rumänischen Gastgeber Nicolae Ceaușescu am Bukarester Flughafen Otopen, wohin er direkt von Straßburg geflogen war. Im Kreis der Spitzenfunktionäre aus dem Ostblock fehlen auch der polnische Staatspräsident und einer der Hauptakteure, der ungarische Parteichef Károly Gross. Während die Abwesenheit des polnischen Staatspräsidenten mit der im Sejm bevorstehenden Neuwahl eine Erklärung findet, ist die des ungarischen Parteichefs Károly Gross nicht so einleuchtend. Gross ist seit der Umgestaltung der ungarischen Parteiführung in ein Präsidium nur noch einer unter 4 und überdies mit dem Omen eines erfolglosen Treffens mit dem rumänischen Staats- und Parteichef Ceaușescu belastet. Er musste im Sommer vorigen Jahres nach einem von ihm mit Ceaușescu angeregten Treffen in Arad im Banat, bei dem es um eine Verbesserung der Lage der ungarischen Minderheit in Rumänien ging, mit deren Händen die Rückreise nach Budapest antreten. Dass Vertreter der ungarischen Parteiführung trotzdem noch anreisen, ist nicht auszuschließen. Die liberalen Veränderungen und erfolgreiche Reformen in Ungarn haben Rumänien und die Tschechoslowakei in den letzten Wochen zu einer heftigen Kampagne gegen die Budapester Führung zum Vorwand genommen und diese des Verrates am Sozialismus, am Warschauer Pakt und revisionistischer Absichten bezichtigt. Budapest hat die Anschuldigungen mit einer Erklärung des ungarischen Außenministers Gyula Horn gekontert und festgestellt, dass Ungarn so lange Mitglied des Warschauer Paktes bleibt, als dieser bestehen wird. Ein Kommentar des Parteiblattes Népszabadság, das die Meinung der ungarischen Parteiführung wiedergibt, stellt allerdings unmissverständlich fest, dass die Brezhnev-Doktrin von der beschränkten Souveränität der sozialistischen Länder eine falsche Melodie für einen Einheitschor war, der schon längst verstummt ist. Überdies wäre der Warschauer Pakt ein internationaler Vertrag und kein Rezept für eine gemeinsame sozialistische Zukunft, heißt es weiter. Dass solches nicht nach dem Geschmack der Altstalinisten in Bukarest, Prag und Ostberlin ist, die noch immer glauben, bestimmen zu können, was Sozialismus ist und sei es mit Waffengewalt, liegt auf der Hand. Sie fühlen sich durch Reformen in ihrer Existenz gefährdet und da kann ihnen auch kaum widersprochen werden. Michail Gorbatschow, der Erfinder der Perestroika, dürfte zwar bereit sein, den Satelliten Sicherheit zu bieten, erwartet aber im Gegenzug Reformen des Sozialismus. Auf dem Warschauer Paktgipfel in Bukarest können deshalb politische und ideologische Fragen von militärpolitischen kaum getrennt werden. In der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg gab es heute eine Premiere. An einer Diskussion der westeuropäischen Abgeordneten nahmen Parlamentarier aus Polen, Ungarn, der Sowjetunion und Jugoslawien teil, Politiker also, die über den Tellerrand des sozialistischen Lagers hinausblicken. Und natürlich ging es unter anderem um den Besuch von Michail Gorbatschow, der ja in Straßburg noch in frischer Erinnerung ist. Petra Klingbeil berichtet. Die ersten Gastredner aus dem Osten bildeten in Straßburg eine noch kleine Gruppe. Drei Abgeordnete aus der Sowjetunion, zwei aus Jugoslawien, fünf aus Polen und einer aus Ungarn befanden sich unter den 177 Abgeordneten aus den 23 Europaratsländern. Doch in Zukunft soll ihre Zahl vergrößert werden. Für die regulären Sitzungen in den kommenden Monaten hat der Europarat den Sowjets 18 und den übrigen drei Ländern jeweils 6 Sitze eingeräumt. Der Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow wurde allgemein als historisches Ereignis bewertet. Auch die Anwesenheit der Gäste aus Osteuropa galt als hoffnungsvoller Beginn einer dauerhaften Zusammenarbeit. Um das deutsch-polnische Verhältnis steht es wieder einmal nicht zum Besten. Schuld daran sind nicht nur die Differenzen zwischen Bonn und Warschau um die hohen finanziellen Forderungen der Polen, die den Besuch des Bundeskanzlers blockieren, sondern auch die eigenmächtigen Äußerungen, die der CSU-Vorsitzende Theo Weigel beim Schlesiertreffen in Hannover zur Grenzfrage getan hat. Die Polen argwöhnen, dass wieder einmal die Oder-Neiße-Linie von rechten Unionspolitikern in Frage gestellt wird, obwohl sie doch im deutsch-polnischen Vertrag von 1970 als Westgrenze Polens anerkannt wurde. Bundesaußenminister Genscher bekräftigte diesen Vertrag erneut und korrigierte damit die unbedachten Äußerungen seines Kabinettskollegen Weigel. Die Grenzfrage spielte daher auch eine Rolle bei den Gesprächen, die eine Solidarność-Delegation in Bonn und dort auch mit Bundeskanzler Kohl geführt hat. Thomas Jung berichtet. Bonn will die neuen Spannungen im deutsch-polnischen Verhältnis so schnell wie möglich abbauen. Um die Wogen zu glätten, bedient sich der Bundeskanzler großer Worte. Einer Warschauer Delegation erklärte er heute, die Zeit für freundschaftliche Beziehungen zu Polen sei gekommen. Regierungssprecher Klein. Er hat betont, dass dies auch angesichts von Last und Heimsuchung unserer gemeinsamen Geschichte ihm ein besonderes Anliegen sei. Er hat betont, mit wie viel Nachdruck er den Reformprozess in Polen zu unterstützen bereit ist. Und zwar sowohl bilateral von der Bundesrepublik Deutschland aus, als auch mit seinen Möglichkeiten in internationalen Gremien. Das Gespräch zwischen den Solidarność-Vertretern und dem Kanzler sei zwar freundschaftlich, aber in aller Offenheit geführt worden, so Klein weiter. Im Diplomatendeutsch heißt das, beide Seiten haben sich deutlich gesagt, was zu sagen war. Die polnischen Gewerkschaftsführer hatten sich bei Kohl dafür eingesetzt, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern fortentwickeln sollten. Allerdings, die gegenseitigen Rechte müssten dabei geachtet werden. Damit spielten sie auf die Oder-Neiße-Äußerung des CSU-Vorsitzenden Weigel an und Delegationschef Geremek erklärte, Mam wrażenie, że problem granic może zostać przekroczony. Zunächst mal habe ich den Eindruck, dass das Problem der Grenzen durch die Vision eines großen Europas überwunden werden kann. Aber gleichzeitig sage ich, wer die Oder-Neiße-Grenze in Frage stellt, dient weder den deutsch-deutschen Beziehungen noch der Lage in Europa. Bronisław Geremek, Fraktionsführer der Solidarität im polnischen Abgeordnetenhaus, verurteilte die Grenzdiskussion auch an anderer Stelle klar und deutlich. Należy do pokolenia, które wojnę pamięta. Ich gehöre zu der Generation, die sich noch an den Krieg erinnern kann. Und deshalb sage ich, jeder, der die bestehenden Grenzen anzweifelt, schadet der künftigen Stabilität in Europa. Durch solche Konflikte wie jetzt um die Grenze belastet man die Sache. Diesen klaren Standpunkt haben wir bei unseren Gesprächen in Bonn vertreten und wir trafen auf vollstes Verständnis. Offenbar gaben die Bonner Gesprächspartner der Delegation zu verstehen, Theo Weigel ist aus dem Ruder gelaufen. Auch Bundesaußenminister Genscher versuchte heute, Warschau zu beruhigen. indirekt distanzierte auch er sich von der Äußerung des CSU-Chefs. Er plädierte für die vertrauensvolle Entwicklung zwischen beiden Ländern und zwar auf der Grundlage des Warschauer Vertrages. Dieser Vertrag, so Genscher wörtlich, habe seine Gültigkeit und Verbindlichkeit ohne jedes Wenn und Aber. Und Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist über die Schieflage der deutsch-polnischen Beziehungen gar so beunruhigt, dass sie im September nach Warschau reisen will. Kohls Polenreise kommt also nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in der zweiten Julihälfte zustande. Man erwartet sie jetzt im Herbst. Die Polen bedauern das, sie freuen sich dafür umso mehr auf einen anderen Gast, nämlich auf US-Präsident Bush, der am Sonntagabend in Warschau erwartet wird. Die erste Reise von Bush als Präsident nach Osteuropa führt in die Reformländer Polen und Ungarn, die er bereits als Vizepräsident von Reagan 1987 bzw. 1983 besucht hatte. Der US-Präsident will mit seiner Reise die Reformer in diesen Ländern mit Wort und Tat, das heißt mit Finanzhilfe, unterstützen. Er möchte allerdings nicht, wie er auf einer Pressekonferenz betonte, einen Keil zwischen Gorbatschow und die Polen und die Ungarn treiben. Näheres dazu von Joachim Lenz aus Washington. Auch an die DDR hatte Präsident Bush einige Sätze adressiert. Die USA seien bereit zu besseren Beziehungen auch mit der DDR, mit der GSSR und mit Rumänien, unter gewissen Bedingungen allerdings. Bush buchstabierte. Ein bisschen mehr Demokratie, ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Öffnung, habt keine Angst, macht mit in der Strömung, hängt nicht hinterher. Wenn ihr dies könnt, können wir mehr tun. Wenn ihr dies nicht könnt, können wir nicht und werden wir nicht. Des amerikanischen Präsidenten Besuche in Warschau und Danzig und Budapest sollen den Weg zur pluralistischen Demokratie und zur Marktwirtschaft dort ermutigen. Bush sprach von beispiellosen Anstrengungen in diesen Ländern und von der Möglichkeit eines, wie er sagte, historischen Prozesses der europäischen Aussöhnung, eines Endes der Teilung des Kontinents. Amerika wolle dabei helfen, Bedingungen herzustellen, die in Polen zur wirtschaftlichen Gesundung führen. Im Blick auf den Pariser Weltwirtschaftsgipfel forderte Bush, der Westen muss seine Hilfsprogramme gegenüber Osteuropa koordinieren. Bush äußerte Zweifel, dass dabei unmittelbar ein Kredit für Polen in der Größenordnung gar von 10 Milliarden Dollar herauskommen könne. Solidarność und Regierung müssten einsehen, dass eine Wirtschaftsreform in Polen unabdingbar sei, bevor der Westen in der Lage sei, seine Hilfsmöglichkeiten auszuschöpfen. Insofern gelte es, Erwartungen nicht hochzuschrauben. Wir wollen keineswegs diktieren, was in Polen und Ungarn geschehen soll, sagte George Bush. Wir sagen, Privatisierung und Marktwirtschaft ist der beste Weg, seht auf uns. Auch den politischen Prozess wollen wir nicht vorschreiben, aber wir sagen, schaut die Prinzipien an, die funktionieren. Bushs Zurückhaltung gegenüber polnischer Wirtschaftshilfe hat zwei Gründe. Zunächst ganz banal den, dass sein Stab noch kein Programm endgültig hat ausarbeiten können. Zum anderen aber gibt es in Washington Zweifel, ob Polen in der Lage ist, den Reformweg wirklich zu gehen. Welche der gesellschaftlichen Kräfte in Polen kann den Weg zur Marktwirtschaft führen? Die Regierung? Die Gewerkschaft Solidarität? Die katholische Kirche? In all diesen Lagern glaubt Washington, Vorbehalte gegenüber dem Kapitalismus erkennen zu können. Präsident Bush war sehr darauf bedacht, den Eindruck zu entschärfen, er wolle in Polen und Ungarn Probleme für Gorbatschow schaffen. In der Diplomatie des Jahres 89 gehe es nicht darum, Keile zwischen Moskau und Osteuropa zu treiben. Er halte, so sei seine jüngste Aufforderung zum sowjetischen Truppenabzug aus Polen zu verstehen, er halte einfach eine Entwicklung für gut, in der Moskau die Anwesenheit dieser Truppen nicht mehr für notwendig erachte. Insgeheime geopolitische Ziele verfolge er auf dieser Reise nicht. Es liege den USA fern, Gorbatschow in Osteuropa das Leben schwer zu machen, so wie sie glaubten, dass Gorbatschow nicht nach Bonn oder Paris reise, in der Absicht, den USA Schwierigkeiten zu bereiten. Ich bin entzückt, wenn Gorbatschow nach Westeuropa reist. Und ich denke, er ist entzückt, wenn ich nach Ungarn und Polen reise, sagte der amerikanische Präsident. Die Staats- und Parteichefs von Polen und Ungarn halten sich gerade in Bukarest auf, wo sie mit den 5 anderen Verbündeten aus dem sozialistischen Block am 2-tägigen Gipfeltreffen des Warschauer Paktes teilnehmen. Diese Begegnung der Staats- und Parteiführer steht ganz im Zeichen der grundlegenden Veränderungen im sozialistischen Lager, denen sich vor allem das Gastland Rumänien, aber auch die GSSR und die DDR bislang weitgehend verschlossen haben. Diese Differenzen könnten sich auch beim Abschlusskommuniqué zeigen, das für morgen erwartet wird. Aus Rumäniens Hauptstadt ein Bericht von Hermann Krause. Zum letzten Mal traf man sich 1968 in Rumänien, das seit jeher eine Sonderrolle im Pakt einnimmt. Ceausescu war es, der bei der anstehenden Vertragsverlängerung 1985 auf mehr Mitspracherecht für die Satelliten pochte,